حبيبي تلوق منارت توليدك بشمرت لينارت مبادة تشبخ المشتياك ليلارت من الله مويدة. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, baby Morro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, fame, mish mart, fame, mish kesma, fame, mish bart. Hey, amorro, fame, morro, hey, amorro, fame, mish mart. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, fame, morro, hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, fame, mish lady, mish bebeda, mish inquit. Hey, amorro, fame, morro, hey, amorro, fame, mish lady. Hey, amorro, lady. Alla jord trin längd lart femem schelfe ej amorro fein imorro and alla jord trin ej amorro längd lart ej amorro längd lart ej amorro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, fein imorro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, fein imorro. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, lady Clark. Hey, amorro, fein.